Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. MDG wird Ganztagsschule, Radiobühne feiert Premiere und achter Spieltag in der Fußballbezirksliga. Am Mikrofon Ryan Dykes. Das Nienburger Marion-Dönhoff-Gymnasium soll Ganztagsschule werden. Dafür hat sich am Mittwoch der städtische Schulausschuss ausgesprochen. Vorgesehen ist ab Sommer 2016, beginnend mit den Jahrgängen 5 und 6, ein offener Betrieb. Das bedeutet, dass es im Anschluss an den Unterricht ein zusätzliches, freiwilliges Nachmittagsprogramm geben wird. Zudem soll es eine auf 2 Jahre befristete Einrichtung einer Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst geben. Gestern Abend wurde um 19 Uhr das 45. Nienburger Altstadtfest offiziell eröffnet. Erstmalig wird in diesem Jahr auch Radio Mittelweser mit einer eigenen Bühne vertreten sein. An der Ecke Georgstraße-Leinstraße werden dort heute und morgen zahlreiche hochwertige Musiker aus der Region auftreten. Den Auftakt macht heute Abend um 18 Uhr Sticky Jam um Lukas Schröder, die jede Menge Rockmusik im Programm haben. Also so im Kern ist es erstmal Rockmusik, ne? Weil klar, alles, also wir covern und alles, was man als Band spielt, wird ja in ein bestimmtes Licht gerückt, also in unseren Sound. Aber so von den Musikrichtungen her ist es Blues bzw. Hard Rock. Das war immer so ein Leitspruch von uns, dass wir nicht nur bekannte Sachen covern, sondern auch mal ein paar unbekanntere Sachen von Leuten, die wir gut finden. Eine gute Mischung kann erwartet werden. Der Nienburger Wochenmarkt wird am morgigen Samstag aufgrund des Altstadtfestes ausfallen. Der nächste Wochenmarkt findet somit am Mittwoch, dem 30. September statt. Der Tag der Deutschen Einheit fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Aus diesem Grund wird der Wochenmarkt vom 3. Oktober auf Freitag, den 2. Oktober, vorverlegt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Zum 8. Spieltag in der Fußballbezirksliga reist am Sonntag der Landesberger Sportverein zum FC Sulingen. Ebenfalls spielt Bassum gegen Hoya, Diepholz gegen Sudweye und Stur gegen Reden. Am Samstag um 16 Uhr spielt Uchte gegen Twistringen und Mörsenscharrendorf gegen Neunkirchen. Bereits am heutigen Freitag empfängt der TuS Drakenburg um 20 Uhr den SV Heiligenfelde. Die Ergebnisse erfahren Sie bei uns im laufenden Programm und Sonntag in der Sportsendung von 15 bis 20 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.